Herzlich willkommen zu dem Podcast Das Philosophische Sofa. Mein Name ist Christian Funke und ich treffe mich regelmäßig mit meiner guten Freundin Vera Höger, um über Philosophie, Philosophen, Ideen und die großen Fragen der Menschheit zu sprechen. Immer geht es dabei auch um die Frage, was ein gutes Leben sein kann. Es gibt kein Skript und keine Schnitte und manchmal sind wir am Ende überrascht, wohin uns das gemeinsame Gespräch geführt hat. Immer haben wir viel Freude an unseren Begegnungen und im Austausch und die wünsche ich Ihnen nun auch. Auf dem Sofa geht es wieder um die platonische Liebe. Diesmal besprechen wir den Dialog Phaidros. Darin stellt Platon uns vor die Frage, was die Liebe mit der Seele macht. Der junge Phaidros ist nämlich skeptisch. Denn die leidenschaftliche Liebe, sagt er, schadet doch dem nüchternen Urteil, denn sie ist eine Form des Wahnsinns. Wir sollten besser nicht auf das Urteil desjenigen vertrauen, der uns liebt, denn dieser ist doch zu verwirrt, um uns gute Ratschläge zu geben. Sokrates ist da ganz anderer Meinung und verteidigt die reife Liebe. Falls du eine Bemerkung hast oder auch eine Frage, nutze doch bitte die Kommentarfunktion bei YouTube. Darüber können wir Kontakt aufnehmen. Willkommen auf dem philosophischen Sofa. Hallo Christian. Hallo Vera. Ja, heute werden wir uns doch mal Platon widmen. Ich habe ja die Vermutung, auch das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über Platon sprechen. Aber heute werden wir noch mal reden über das Thema Liebe, vielleicht etwas unter einem etwas anderen Blickwinkel als beim letzten Mal. Beim letzten Mal haben wir uns mit dem Gastmahl primär beschäftigt, nachdem du so ein klein bisschen in das Thema Platon, die Zeit und diesen Philosophen eingeführt hast. Und du hast wirklich sehr anschaulich beim letzten Mal vom Gastmahl erzählt. Ich hatte fast ein bisschen das Gefühl, ich wäre selber da gewesen. Mhm. Und ich hatte ganz viel Spaß. Und das gefällt mir gut, weil das finde ich wichtig und vielleicht ist es auch für all diejenigen, die zuhören, wichtig, dass es hier nicht nur um was Ernstes geht, sondern auch um ganz lebenspraktische Dinge. Und hier darf auch herzlich gerne gelacht werden, hinterfragt werden. Wir dürfen mal unterschiedliche Meinungen haben, so wie das auch beim Gastmahl übrigens war. Das ist typisch für Philosophie und Philosophieren, dass man unterschiedliche Meinungen hat, weil ich erinnere gut, dass Platon im Gastmahl beschreibt, wie es so einen Wettstreit gibt um das Thema Liebe und sehr eloquent sich dazu geäußert wird und der Gastgeber selber ganz besonders eloquent erzählt. Naja, und dann kommt Sokrates und es war fast schon zu erwarten. Er lobt zwar die eloquente Wortwahl von allen, sagt aber, leider irrt ihr. Und erzählt dann von seinen Erfahrungen von der vielleicht wahren, vielleicht fiktiven Frau aus einem Ort, dessen Namen ich nicht mehr erinnere, die ihm erzählt hat über die Liebe. Und dann kommen wir dazu, dass es etwas mit Streben zu tun hat. Nicht so sehr mit Sein, sondern mit Streben nach dem Schönen. Ich will das jetzt nicht alles rekapitulieren, was du gesagt hast, aber doch das, was mir besonders wichtig dabei erscheint und so bei mir geblieben ist, und zwar mit dem Gedanken der Leiter, der Stufen, die man erklimmt, so dass es vielleicht beginnt damit, dass man strebt nach der Schönheit, die sich zeigt in den Körpern. Und das habe ich jetzt ganz bedacht so gewählt, weil auch das habe ich letztes Mal gelernt oder diesen Blick. Dieser Blick hat sich mir eröffnet, so möchte ich das vielleicht eher ausdrücken, dass das Schöne nicht etwas ist, was wir schaffen, sondern das Schöne ist etwas, was vielleicht uns als Gefäß benutzt. Das Schöne ist ein Prinzip und wir sind ein bisschen das Gefäß, was das aufnehmen kann, transportieren, zeigen kann. Und es beginnt mit dem schönen Körper. Das ist vielleicht auch unser erster Impuls des jungen Menschen, der danach strebt. Und wenn man sich damit beschäftigt hat, hat man eine Ahnung davon, hat man Bewertungskriterien entwickeln können, was Schönheit im Körper sein kann und in den Körpern. vielleicht über den klassischen menschlichen Körper hinaus in dem Gegenständlichen. Und dann kommt es zur nächsten Stufe und das ist, weiterhin geht es da um Schönheit, aber da ist es die Schönheit in so einer Innerlichkeit. Und so kann man Stufe um Stufe erklimmen, kann das Schöne in Prinzipien, in einer Ordnung erkennen. Das kann vielleicht auch ganz weit gehen bis zu einer universalen Ordnung oder bis zu der Ordnung des Universums. Da ist viel Raum, darüber nachzudenken und sich damit zu befassen. Das hat uns so gut gefallen, das hat mir so gut gefallen, dass wir zum Abschluss des Podcasts gesagt haben, oder du das besser gesagt hast, Mensch, das setzen wir nächstes Mal fort. Mhm. Und wir reden noch weiter über Platon und weiter über Aspekte der Schönheit, diesmal aber nicht mehr im Rahmen des Gastmahls, sondern im Rahmen eines anderen Dialogs, im Rahmen von Phaidros, also einem anderen Buch, wenn man so will. Phaidros handelt auch von der Liebe. Es handelt auch davon, was es bedeutet, nach dem Schönen zu streben. Aber es setzt einen anderen Schwerpunkt. Es ist ein mehr psychologisches Buch. Es ist mehr eine psychologische Überlegung dahingehend, ob man der Liebe vertrauen kann. Ob man seinem Leben der Liebe widmen kann oder ob das Lieben nicht in sich etwas Gefährliches ist. Ob man nicht damit seine Rationalität riskiert, wenn man liebt. Phaidros ist ein junger Mann, der auch am Gastmahl anwesend war. Mhm. Und Phaidros gehört zu einer Rednerschule. In diesem Dialog geht es eben nicht nur um die Liebe, sondern es geht auch um die Frage, was eine gute Rede ist. Es ist auch ein rhetorischer Dialog. Aber wir wollen uns erstmal dem widmen, worüber denn dort geredet wird. Phaidros gehört zur Rednerschule von Lysias. Lysias ist einer dieser Sophisten. Das bedeutet einer der Lehrer für junge Männer in Athen, die den Jünglingen beibringen, wie sie ihre Position argumentativ und stilistisch mit rhetorischen Mitteln untermauern. Sophisten bringen das Denken bei und Sophisten bringen das Reden bei, was ja ineinander greift, Reden und Denken. Hoffentlich, ja. Auf jeden Fall begegnet in diesem Dialog Phaidros dem Sokrates. Und Sokrates begrüßt ihn. Wo kommst du denn her? Ja, ich komme gerade von der Rednerschule. Ach ja, und was hast du da gemacht, mein Lieber? Ja, wir haben über die Liebe gesprochen. Und ich hänge jetzt der These von Lysias an, dass jemand, der liebt, ein schlechter Ratgeber ist. Ein besserer Ratgeber ist einer, der nüchtern ist. Für die Jungs, für die Jünglinge, damals war es immer eine besondere Frage, wem gehen sie eigentlich nach? Also wem vertrauen sie eigentlich von den Älteren? Ja. Es war immer bei den Jüngeren wichtig, sich einem älteren, erfahrenen Mann anzuschließen, um in die Gesellschaft aufgenommen zu werden, um in gewisse Ämter hineinzukommen, um in gewisse Kreise hineinzukommen. Mhm. Und Lysias hat den Jungs wohl gesagt, schaut mal, die euch übermäßig lieben, den vertraut nicht. Denn die sind diejenigen, die sind wahnsinnig auf eine gewisse Art. Deren Urteil ist verworren. Also die können nicht gut genug urteilen. Die blicken nur auf die Liebe. Vertraut er den Nüchternen. Geht er den Nüchternen nach. Und das sagt also Phaidros dem Sokrates. Und dann sagt er, so, das ist aber eine spannende These. Ich bin da eigentlich ganz anderer Meinung. Aber ich bin ja immer ganz Ohr, wenn andere reden. Und ich würde dich eigentlich gerne darüber reden hören, lieber Phaidros. Kannst du mir nicht diese Rede mal halten, die das zeigen soll? Und dann ziert sich der junge Phaidros etwas und sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich schaffe, Sokrates. Du kannst doch viel besser reden als ich. Und ich bin doch nur ein Schüler. Ich weiß nicht, ob ich Lysias Position richtig wiedergeben kann. Tu es für einen Mann, der die Rede liebt, sagt Sokrates. Tu es für mich. Ich mag die Rede so und ich, also den Logos. Ich mag die Art, wie man begründet. Ich mag das. Ich mag ja wissen, was die Liebe ist und ich mag auch wissen, ob Lysias recht hat. Denn wenn Lysias recht hat, dann sollte ich vielleicht aufhören, zu lieben, wenn ich ein Vorbild für die Jugend sein soll. Ich muss einmal unterbrechen. Okay? Mhm. Der geschilderte Dialog zwischen welchen zwei Personen? Zwischen Sokrates und Phaidros. Ah ja, also Platon beschreibt immer sehr gerne einen Dialog, aber er selber nimmt nicht eine Position ein, sondern er ist immer der Erzähler. Platon kommt niemals vor. In allen platonischen Büchern kommt Platon niemals vor. Immer kommt so Sokrates. Aha. Er hat sich niemals von seinem Lehrer gelöst. Mhm. Und Phaidros gilt als ein junger Dialog. Also das ist einer, der wurde im Alter von Platon. Ein Spätwerk sozusagen. Ein Spätwerk. Nun begibt es sich in den Dialog so, dass Sokrates es schafft, Phaidros zu überreden, dass er diese Rede hält. Die beide gehen so ein bisschen spazieren dabei. Das ist eine ganz nette Szene. Sie gehen außerhalb der Stadt. Es ist ziemlich heiß. Es ist die Mittagshitze. Überhaupt muss man sich, wo wir jetzt diese heißen Tage auch mal fragen, wie haben die das in Athen eigentlich geschafft? Ja, so. Das finde ich eine sehr gute Frage. Aber das würde jetzt zu weit schweifen. Weil ich habe mich das wirklich die letzten Tage gefragt. Heute ist es etwas kühler, aber ich kann ganz klar sagen, ich bin von dem Thema noch etwas gezeichnet. Außerhalb der Stadt läuft ein kleiner Bach. Dort steht eine hohe Platane, die des Mittags Schatten wirft. Mhm. Beide lassen sich unter der Platane nieder. Gehen auch mal barfuß durch den Bach. So kühlen sie sich etwas ab. Und sie, dieses Reden, dieses Philosophieren findet eben nicht statt in Räumlichkeiten. Das findet unter freiem Himmel statt. Ab und zu wird gelegen, mal wird gesessen. Das ist was ganz Aktives, was Philosophieren war. Und auch immer noch sein kann. Ich erinnere da vielleicht an Nietzsche, der gesagt hat, man sollte keinem Gedanken trauen, den man nicht auch an frischer Luft, an einem heiteren Tag unter blauem Himmel denken kann. Das finde ich übrigens eine sehr kluge Äußerung. Also Phaidros und Sokrates liegen dort und Phaidros beginnt, des Lysias Rede zu referieren und vertritt also die These und verteidigt sie. Liebe ist eine Form von Wahnsinn, es verdunkelt dein Urteilsvermögen. Deshalb, lieber Jüngling, traue nicht den, der dich liebt, sondern traue eher den Nüchternen. Mhm. Liebe ist ein Zustand der Leidenschaft. Und leidenschaftliche Leute sind nicht klug, so kann man das sagen. Mhm. Nachdem nun also Phaidros diese Rede gehalten hat und Sokrates sagt augenzwinkernd, ich weiß, dass du sie aufgeschrieben unter deiner Toga trägst. Also nachdem Phaidros diese Rede auch auswendig aufgesagt hat, die er da in seiner Schule gelernt hat, bittet Phaidros doch Sokrates zu sprechen. Also, dass Sokrates sprechen soll. Ja. Und Sokrates hebt an und schlägt genau in dieselbe Kerbe. Er sagt, jemanden zu lieben bedeutet ja, dass wir würden heute vielleicht sagen, in einen Wahnsinn zu verfallen dahingehend, dass man gar nicht mehr die Welt richtig sieht. Mal unabhängig von dem Dialog, ist Liebe nicht ein Zustand, wo die Welt völlig neu geordnet wird? Ja, und das ist jetzt die Frage, Wahnsinn ist ja mal ein Wort. Ja. Wahnsinn ist ja bei uns so ein starkes Wort, ne? Wo man denkt, Wahnsinn bringt jemanden dazu, dass der gar nicht mehr leben kann und dass der irgendwie untergebracht werden muss. Aber wenn man mal auf den Wortstamm geht, dass man eine Verzerrung hat, dass man einem Wahn unterliegt, dann kann ich da nur mit dem eddigen Haken hintermachen. Das ist richtig. Die Frage ist, wie stark ist die Auswirkung? Was, ne, da können wir vielleicht gleich nochmal detaillierter drauf eingehen. Der zeitgenössische Philosoph Žižek, Slavoj Žižek, vertritt die These, dass Liebe eine Form von Neustrukturierung der Welt ist. Und zwar greift er zurück auf die Sprache der Engländer und der Franzosen. In beiden Sprachen heißt es, man fällt in die Liebe hinein. Ja. To fall in love. Yes. Das ist jeder, der schon mal geliebt hat, weiß das. Wenn man liebt, dann ändert sich plötzlich die Strukturierung. Alles gerät auf das Zentrum des Geliebten hin. Die Welt ändert sich plötzlich fundamental und man ist nicht mehr derselbe. Mhm. In jemanden zu lieben bedeutet eben, die Welt völlig anders zu sehen. So in etwa sagt Sokrates, ja, das ist eine unvernünftige Begierde und eigentlich ist es nur verderblich für den, der geliebt wird. Denn dann ist die Beziehung zwischen den beiden so, dass man es zu tun hat mit einem unvernünftigen Menschen. Und wer möchte schon mit unvernünftigen Menschen zusammen? Und ab diesem Punkt sagt Sokrates, Phaidros, du hast mich, du hast meine Zunge verhext. Phaidros, was rede ich hier? So endet das plötzlich. Phaidros hatte erst ganz große Augen. Sokrates sagt dasselbe wie Lysias. Also, und das stimmt mir dann letztendlich auch genau, zu. Genau, er stimmt mir zu. Und Sokrates bricht mittendrin ab und sagt, nein, das muss die Mittagssonne sein oder das ist der Zauber deiner Schönheit, Phaidros. Irgendetwas stimmt hier nicht. Ich will nochmal neu beginnen. Und dann hebt er an zu einer der größten Lobreden auf die Liebe, die ein Gleichnis über die Seele enthält, die dann mehrere Seiten lang ist. Er beginnt dann, und da spricht wirklich Platon wohl, da beginnt dann Sokrates zu beschreiben, wie man die Liebe in sich strukturiert, sodass man zu jemandem wird, der klug und weise ist und klug und weise mit Liebe umgehen kann. Genau. Und in diesem Zusammenhang skizziert Platon, was die Seele ist, was wir, also in einem Gleichnis kommt er auf die Seele zu sprechen und wie die Liebe unsere Seele bewegt. Und eigentlich darüber möchte ich heute sprechen. Ja, sehr gerne. Nun, ich fange vielleicht an, habe ich mir gedacht, erstmal von dem Philosophen Thales zu erzählen. Mhm. Der Philosoph Thales gilt als der erste Philosoph. Und wann hat er gelebt? Etwa 800 vor Christus. Okay. Man weiß nicht viel über Thales. Thales von Milet. Es sind einige Lobreden auf ihn. Es war so ein sehr kluger Mann, der sich auch mit Mathematik beschäftigt hat. Es ist von ihm erzählt, er könnte auch ökonomisch viel managen. Er hat, als die Ernte besonders gut war, alle Ölpressen des Landes gemietet und ist dadurch reich geworden. Mhm. Das sind so Reden über Thales. Warum rede ich jetzt über Thales, wenn ich über Platon gleich reden will? Man kann an den frühesten Philosophen erkennen, was es eigentlich bedeutet, dass die Philosophen eine neue Erklärung der Welt geben. Das ist wichtig, weil ich gleich, wenn ich über Platon rede, auch über eine Welterklärung sprechen möchte, die nicht ganz die unsere ist, die ist nicht hochwissenschaftlich, die ist mythologisch. Mhm. Bei Platon geht es gleich um ein Gleichnis. Platon hat viele Gleichnisse und bei Platon ist die Philosophie auch doch in einem teils mythologischen Zustand. Mhm. Im Mythos aber erkennen wir die Wirklichkeit auf eine andere Art und Weise, aber wir erkennen sie. Also erstmal zu Thales. Und wenn ich gleich über Thales spreche, spreche ich über Philosophie und ich spreche auch über die Seele. Ja. Also Thales von Milet, es sind eigentlich nur drei Aussprüche von Thales überliefert. Mehr kennen wir nicht. Mhm. Wir wissen, dass er gelebt hat und drei Aussprüche sind überliefert. Die kommen einem eher eigenartig vor. Der erste ist, alles ist Wasser. Der zweite ist, überall sind Götter. Und der dritte ist, der Magnetstein hat eine Seele. Jetzt kann man natürlich sagen, was soll das denn? Klingt im ersten Moment ein bisschen wie die Antwort auf alle Fragen ist 42. Sowas, ja. Also alles ist Wasser, überall sind Götter und der Magnetstein hat eine Seele. Erzähl mir was über diese drei Sätze. Also es scheint ja wirklich so, als ob man dort einfach konfuse Sätze, die scheinbar eine Bedeutung haben, einfach denen deshalb eine Tiefe gibt, weil man sagt, das sind philosophische Sätze und die sind ganz alt. Nein, man muss durchschauen, was sagen diese Sätze eigentlich für jemanden, von dem es hieß, er war bestrebt, die Welt zu erklären. Ja. Und zwar auf eine Weise, wie er sagte, dass es einem weisen Menschen angemessen ist. Mhm. Also, alles ist Wasser. Stimmt natürlich wortwörtlich nicht. Denn wenn alles Wasser wäre, könnte man nichts von nichts unterscheiden. Mhm. Dann wäre ja alles Wasser. Mhm. Aber in Wirklichkeit gibt es Gebirge und es gibt Bäume und es gibt Menschen und all das eben, alles ist nicht Wasser. Aber wenn man nach oben guckt, von oben kommt Wasser durch den Regen. Wenn man nach unten gräbt, kommt auch Wasser. Kommt irgendwann auch Wasser. Wenn man an die Grenzen der Welt geht, kommt auch Wasser. Und was brauchen die lebenden Dinge? Wasser. Also es ergibt schon Sinn zu sagen, ein Prinzip der Welt ist irgendwie Wasser. Dann überall sind Götter. Je tiefer du in die Struktur der Wirklichkeit hineinschaust, wenn du akzeptierst, dass hier ein Erklärungsprinzip vorliegt, wenn du akzeptierst, dass Thales mit der Rede von Wasser ein rationales Prinzip vorschlägt, mit dem er sagt, wir können viele Prozesse der Welt mit dem Begriff Wasser erklären, dann müssen wir sagen, wir dringen in die Wirklichkeit ein. Und je tiefer wir in die Wirklichkeit hineinkommen, kommen wir immer zu neuen Sachen, wo wir sehen, wo sind die großen Zusammenhänge. Und da haben wir so eine Ehrfurcht vor. Ja, und vielleicht auch an Grenzen. Wir kommen an die großen Grenzen. Also wir kommen irgendwann an, wir sehen das Göttliche. Genau. Und da kann er eben auch sagen, überall sind Götter. Ja. Oder überall wirkt das Göttliche, kann man auch sagen. Ich verstehe das gut. Also alles ist Wasser. Ne? Man sieht, wenn man diese Erklärung hat, ist schon irgendwie viel, überall wirkt das Göttliche. Und jetzt der Magnetstein hat eine Seele. Das finde ich besonders charmant. Magnetsteine, es gibt ja einen natürlichen Magnetismus. Ja. Und die ersten Naturphilosophen, Thales gehört zu denen, das sind alles die vorsokratischen Philosophen, also die vor Sokrates kommen, die haben sich sehr stark mit der Natur beschäftigt und haben eben gesehen, dass Magnetsteine sich von, die haben eine eigene Bewegung, wenn sich nämlich die Magnetsteine, die stoßen sich ja ab. Und das für die griechische Naturphilosophie war die Seele das Prinzip der Eigenbewegung. Alles, was sich von selbst bewegt, hat eine Seele. Der Magnetstein bewegt sich von selbst, also liegt es nahe zu sagen, dass auch dieser Stein eine Seele hat. Und da kommen wir eben zu, was bedeutet denn eine Seele haben? Beseelt sein. Dieses Wort hat bei uns heutzutage überhaupt gar keine feste Bedeutung mehr. Spätestens mit der Aufklärung haben wir in Europa dem Seelenbegriff jede Bedeutung genommen. Der Seelenbegriff hat allerhöchstens in der frommen Theologie noch eine Bedeutung als dasjenige in dir, welches unsterblich ist. Die Seele in der griechischen Sprache heißt Psyche, daher auch das Wort Psychologie. Also die Psychologie ist der Logos von der Seele und Logos heißt Wissenschaft, Lehre, Wort. Und also die Psyche ist das, was etwas belebt. Und das Zeichen für Belebtheit ist, sich selbst bewegen können. Wenn man rein mechanisch auf die Welt schaut, kann man sagen, die Dinge, die sich nicht von selbst bewegen, sind unbeseelt. Und man denke, wie die Billardkugeln aneinander schlagen. Wenn es ein Ding, was sich bewegt, indem es die Bewegung aus dem Anstoß einer Kraft von einem anderen hat, das ist unbeseelt. Das gilt für Steine, also im Makrokosmos, den man als Grieche in der Phänomenbeschreibung so haben kann. Das gilt für Steine, das gilt für mechanische Prozesse. Das sind halt unbeseelte Sachen. Die Griechen haben aber beobachtet, zumindest die Wissenschaftler unter ihnen, es gibt ja diese Lebendigen, und die Lebendigen haben die eigene Bewegung. Eines der berühmtesten Vorlesungsmanuskripte von Aristoteles heißt über die Bewegung der Tiere. Und er schreibt darüber, dass sich Tiere bewegen, weil sie nicht nur den Trieb haben. Trieb ist natürlich bei den Lebendigen eine Art, warum, also ein Grund, eine Ursache ihrer Bewegung. Deshalb ist Trieb und Seele auch eins. Also die Seele zeigt sich im Trieb. Aber eine andere Art ist auch ein Phantasma, also ein Vorstellungsbild. Warum läuft das Huhn über die Straße? Weil es glaubt, es ist eine gute Idee. Weil es irgendwie denkt, es ist... Weil es denkt, da gibt es irgendwas. Ja, aber dieser Satz an sich ist so nett, den könnte man einfach so, also warum läuft das Huhn über die Straße? Ja, ich weiß natürlich, was du meinst, du hast es ganz wunderbar mit diesem Satz beschrieben. Tiere ab einer gewissen Stufe müssen nicht nur Trieb haben, sie haben auch Vorstellung. Das ist ganz interessant. Aristoteles wusste das schon. Und mit ihm auch andere. Sie müssten schon in sich eine Art, eine Repräsentation, also eine Verdopplung der Welt in Bildern haben. Sie müssen irgendeine Art von Traumbild, mentales Bild haben. Ja. Und mit diesem Bild verknüpfen sie einen Wunsch. Ja. Und naja, so kommt es, dass sich die Seele in der Welt zeigt. Also wo zeigt sich Seele? In der Bewegung. Ja. Seele ist das Prinzip für Selbstbewegung. Und jetzt kommen wir eigentlich zu Platon. Aber darf ich nur kurz fragen? Bitte. Ist es da, man muss natürlich bei all dem bedenken, aus welcher Zeit das stammt, welche Voraussetzungen da waren, dass man das nicht eins zu eins in unsere Gedankenwelt übernehmen kann. Aber ist es wirklich nur so gemeint, dass es nur die mechanische Bewegung war oder auch die innere Bewegung? Nein, auch die innere Bewegung. Du meinst mit innerer Bewegung... Pläne zu entwickeln, etwas zu tun, einen inneren Antrieb zu haben, ja. Ne? Der sich eben dadurch äußert, dass ich jemanden anspreche oder sonst was. Also ich kann ja auch da sitzen und nicht in Bewegung gerade sein, aber agiere, ne? Das innere Agieren, was sich dann nach außen manifestiert, kann es auch sein. Genau das ist es ja beim Menschen. Mhm. Also wir meinen mit Bewegung jetzt so etwas wie, dass der Hunger dich bewegt, zum Kühlschrank zu gehen. Genau. Wir meinen mit Bewegung, und das kommt gleich auch noch wieder, wir meinen mit Bewegung, dass du auch aber einen Antrieb hast, etwas zu wissen. Mhm. Und deshalb gehst du zur Bibliothek, deshalb kaufst du dir ein Buch, deshalb schaust du eine Sendung, deshalb fragst du eine Frage. Den Antrieb, mir gefällt irgendjemand und ich entwickle Pläne, wie ich den treffen kann. Richtig. Also, ne? Genau, diese Form von Bewegung. Ja. Das philosophische Fachwort über Jahrhunderte war Appetit. Das Wort ad petere heißt dahinstreben nach. Und dieser Appetitus ist dieser Bewegungsdrang. Denn, also wenn es in der philosophischen Psychologie über Jahrhunderte sprach man hier von Streben, Appetit, ach, wie schade, dass das Selbstbewegung. So, weg ist, aber mein Sprissappetito, das verbinden mit anderen Dingen, nicht mit dieser Bewegung. Und genau das müssen wir verstehen, lernen wollen, wiederentdecken. Ja. Dass Seele, die Liebe ist das Prinzip der seelischen Bewegung, sagt Platon. Die Liebe ist das Streben hin nach etwas, was wir als schön empfinden. Und das Schöne ist sozusagen das Objekt unserer Strebebewegung. Die Strebebewegung als Prozess, das ist der Appetit, das ist die Hinordnung zu. Ja. Und dass wir dadurch unseren Körper bewegen oder etwas tun, um das zu erreichen, das ist eben auch eine, na, das ist wie wir getrieben werden, sozusagen, wie wir angezogen werden von der Liebe. Mhm. Ich sagte ja schon beim letzten Mal, in der Renaissance hat man die ganze Naturbewegung, also alle mechanischen Prozesse des Universums versucht, mit Liebe zu erklären. Was wir heute Gravitation nennen, so elektronische Bewegungen durch Anziehung, das war zu dieser Zeit noch unbekannt. Ja, man nannte die Kraft, die das Universum zusammenhält, die Liebe. Ja. Naja, zurück zu Platon. Sokrates lobt in seiner Rede über den Eros, der vernünftig ist, und über liebende Menschen, denen man vertrauen kann, spricht er ein Gleichnis aus. Das Gleichnis vom Seelenwagen. Und dieses Gleichnis vom Seelenwagen ist ganz lehrreich, wie ich finde. Ich unterrichte ja Schüler. Und ich bringe ihnen das immer bei. Warum? Weil ich meine, man versteht sich selbst und seine Seele besser, wenn man Platons Gleichnis benutzt. Platon spricht und lässt Sokrates sprechen über die Seele, wie sie sich bewegt. Und er sagt, die Seele ist wie ein Pferdewagen mit zwei Rössern, zwei Pferden vorgespannt und einem Wagenlenker. Jeder kennt diese antiken Wagen vielleicht aus Filmen wie Gladiator oder so, wenn in der Arena dieser ein Mann auf einem Brett unter dem Räder gespannt sind, die Zügel in der Hand hält und an den Wagen gespannt sind zwei Rösser. Mhm. Er sagt, das eine Ross ist das edlere der Rösser der beiden, ist der Wille, das andere Ross ist die Lust. Der Wagenlenker, das ist die Vernunft. Diese Seele, die wir haben, ist in die Welt gefallen, damals, als sie noch in überhimmlischer Sphäre den Göttern nacheiferte, war es schon schwierig, den Wagen zu lenken. Jetzt, wo die Seele ihre Federn verloren hat und in die irdische Welt gekommen ist, muss sie sich aber noch mehr anstrengen. Also für Platon ist klar, die Seele, die wir haben, existierte schon vor unserer Geburt. An einem Teil des Werkes sagt er, der Dämon, den wir haben, hat sich die Seele ausgesucht, die wir besitzen. Platon ist ein sehr ein Mensch der Mystik. Mhm. Er war ja in einer pythagoreischen Schule und die Pythagoreer hatten eine Seelenauffassung, die sehr nah an Seelenwanderungen war. Mhm. Und durch die orphische Religion der damaligen Zeit war es klar, dass die Attribute der Seele was Göttliches sind. Sie ist edel, sie ist unsterblich, sie ist sie kann allwissend werden. Und Platon gibt dann vielen Stellen seines Werkes immer wieder zu verstehen, dass wir im Zustand des Wissens, wenn wir die Welt erkennen, wenn wir Wissenschaft betreiben und Erkenntnis haben, dass sich dann die Seele erinnert daran, was sie vor ihrem irdischen Dasein gesehen hat. Und dass wir da wissen können, was das Richtige ist, weil wir uns erinnern an das, was schon immer da war. Also, das ist Platon in seiner sehr mystischen Form. Aber zurück zum Gleichnis des Pferdewagens. Jeder von uns hat diesen Pferdewagen in sich selbst verkörpert. Also wir bestehen seelisch gesehen, sagt Platon hier, und das ist der Sinn des Gleichnisses. Wir haben zum einen Teil haben wir die Lust in uns, zu einem anderen Teil haben wir den Willen. Und das, was die Zügel in der Hand hält, das ist die Vernunft. Jetzt kann man daraus sehr viel holen. Man kann einerseits sagen, die Vernunft als solche, die Vernunft hat selbst keinen Antrieb in sich. Vernunft ist immer angewiesen, dass sie gezogen wird von Lust oder von Wille. Vernunft ist nur ein Handwerkszeug, aber keine Sache an sich. Aber die Vernunft hat innerhalb der Seele eine Funktion, nämlich die der Leitung, die des Kontrollierens. Ja. Und wenn man das weiter nimmt, dieses Gleichnis, man versetze sich mal in die Lage der Pferde und des Pferdelenkers. Wer gibt denn die Richtung vor? Sind es die Pferde? Also die Pferde würden es gerne sein, aber die würden gerne und dann auch würden die auch noch auseinanderlaufen, aber im Endeffekt sind die zusammengezwungen und der Lenker muss sie beherrschen, damit das Ganze in eine Richtung geht. Und der Lenker steht ja noch auf einem höheren Standpunkt. Genau. Er guckt quasi über die Pferde drüber und entscheidet. Das eine Pferd, die Lust, wir können auch Trieb und Begierde sagen, das ist, sagt Platon, sehr schwer zu zähmen. Das hat in sich, das ist das unedle Ross. Das hat in sich so diese Eigenschaft, es will nicht gehorchen. Es ist sehr eigensinnig. Das andere Ross, das nennt er Wille, das nennt er aber auch Streben und Eifer. Es gibt keine deutsche Übersetzung für das Wort Thymos, das dahinter steht. Wir würden sagen, das ist ein Ereiferungsvermögen, ein Wille zu etwas zu schaffen. Du kannst dich etwa dafür einsetzen, dass innerhalb deines Unternehmens gewisse moralische Gleichheitsgrundsätze durchgesetzt werden. Du kannst dich politisch engagieren. Und dort zeigst du einen Eifer. Du setzt dich ein für etwas. Das ist dieses Pferd. Das ist nicht dein Antrieb, den du hast durch Lust und Begierde. Das ist dein. Ich finde das ganz wichtig, dass du das so genau erklärst, weil ich glaube, die beiden Pferde verwechselt man nicht. Das ist, glaube ich, allen klar. Ich glaube, was deutlich werden muss, ist, wo der Unterschied ist zwischen dem Willen und der Vernunft. Mhm. Dass der triebhafte Impuls, so nenne ich das mal, dass der da ist, ich glaube, das wissen wir alle, das spüren wir alle, das kennen wir alle, da müssen wir mit umgehen, wenn wir heranwachsen, ne, den zu bezähmen, das gleiche Wort, wie man das auch vielleicht mit dem Pferd nennen würde, wirklich den zu bezähmen, aber diesen Unterschied deutlich zu machen, Wille ist nicht Vernunft. Mhm. Ich glaube, das ist viel gefährlicher, die beiden zu verwechseln. So ist es, ja. Man kann nämlich die Frage, die sich aus dieser Auffassung über die Zusammensetzung der Seele und die Art, wie die Vermögen sich zueinander verhalten, denn alles zeigt sich ja letztlich in der Lebensführung. Ja. Diesen drei Seelenteilen entspricht auch eine klassische Gliederung von Lebensarten. Man kann ein Leben nach der Lust führen, man kann ein Leben nach dem Eifer und dem Streben führen, das ist die Vita Activa, so haben das die Römer genannt, und man kann ein Leben der Vernunft führen, das ist dann die Vita Contemplativa, ein Leben der Beschaulichkeit, der Beschauung, der Besinnung. Wie diese Teile so zusammengenommen werden, dass sie eine Richtung haben, das ist die Frage, wie zähme ich mich, wie bringe ich meinen Willen unter meine Vernunft und wie bringe ich Harmonie in meine Seele? Daraus entwickeln wird, ist die Frage, was ist eigentlich das leitende Prinzip in uns? Mhm. Was lassen wir zu für uns als das leitende Prinzip, welches ja auch darüber bestimmen wird, was für ein Leben wir führen werden. Das gute Leben ist für Platon eines, das schafft, eine Harmonie in diese Seelenteile zu bringen, dahingehend, dass man das Edlere, und das entspricht dem Willen, dem Eifer, dem Streben nach dem Guten und Schönen, in sich entwickelt. Jetzt mal zur Frage der Liebe. Jedes dieser Pferde hat ein Streben. Das eine ist das Luststreben, das Triebstreben. Das eine ist das Streben des Willens, das Streben des Eifers. Beides Mal kann man sagen, Liebe ist eine Bewegung, die wir erfahren. Die erotische Liebe entspricht, wenn wir über Vereinigungswillen sprechen, über Geilheit, über Konsum, wenn wir den anderen besitzen wollen, wenn wir etwas besitzen wollen. Und sei es nur, wenn wir etwas in uns aufnehmen wollen, wie das Stück Nahrung, was da im... Torte, wenn wir Torte aufnehmen wollen. Auch das ist dieses... Das ist das wilde Pferd. Das ist das wilde Pferd. Das andere Pferd ist das edlere Pferd. Mhm. Die Edelmütigkeit liegt da, dass es auch auf Befehl hin sich zusammennimmt. Die Vernunft, sagt Platon, befiehlt diesem Pferd und dieses Pferd gehorcht. Das andere Pferd gehorcht nicht. Das andere Pferd muss man sogar prügeln. Das edle Pferd, den Willen, der hat Einsicht. Und er wird, sobald er dem Schönen begegnet, sich durch Befehl der Vernunft auch zurücknehmen können. Mhm. Und wird vor dem Schönen Halt machen. Das andere Pferd würde gleich zum Schönen hinrennen und das... Das andere Pferd, also das ist jetzt mal das wilde Pferd, sage ich jetzt mal, das ist das ganz Alte in uns, ne? Also das ist das Erste. Das ist da. Das ist mit uns, kommt es auf diese Welt. Ja. Das andere ist in uns angelegt, der Wille und die Vernunft, aber das braucht, das bedarf der Führung und Ausbildung. So ist es. Genau das möchte Sokrates Phaidros beibringen. Man darf durchaus lieben, aber im Zuge des Lernens von Liebe muss man sich selbst auch beibringen, sich selbst formen, dahingehend zu jemandem, dass man das Objekt der Liebe nicht gleich verzehren will, nicht gleich so wild ist, dass man, um in Du hast anfangs von dem Aufstieg gesprochen, den Diotima so Sokrates erklärt hat. Da kommt das in gewisser Weise wieder. Ja. Das wilde Pferd entspricht dem Starren nach schönen Körpern. Mhm. Und dieser unberechenbaren Lust, sich mit den Körpern irgendwie bei ihnen zu sein, diesen Körper zu benutzen, diesen Körper auch auf schöne Art aufzuzehren. Ich verstehe das gut. Und die eigentliche Weiterentwicklung eines Menschen besteht darin, dass er von der Schönheit der Körper und der Triebe einmal lässt und zwischen sich und dem Trieb eine Kontrollinstanz schaltet. Und das ist eine Entwicklung. Deswegen habe ich vorhin gleich gedacht, bei diesem Wahnhaften der Liebe, da habe ich ja gesagt, da ist ja durchaus was dran. Und es gibt bestimmt Menschen, die vielleicht gar keinen Wert darauf legen, die sich nie darin reflektieren, dieses Gefühl weiterzuentwickeln in sich. Wir alle, als wir die ersten Male oder das erste Mal ganz stark verliebt waren, sind damit anders umgegangen als in späteren Jahren, weil wir das kennen. Das Gefühl überwältigt uns nicht, sondern wir können es einordnen. Und das ist so, ich habe gerade sofort daran gedacht, ne, dieses Wahnhafte ist schon da. Ne? Ich weiß, dass es in der indischen Sprache, weil ich da mal mit zu tun hatte, hat mir meine Frau dann davon erzählt, dass der 14-, 15-jährige Sohn frisch verliebt war. Und in deren Sprache sagt man dann, der Djinn der Liebe tanzt durch unser Haus. Mhm. Die sagen nicht, jemand ist verliebt, sondern der Djinn der Liebe tanzt. Und das hat ja so ein bisschen, ne, dieser Djinn und was Wahnhaftes. Aber das sollte sich verändern. Ich glaube, wir haben das alle, dieses wilde Pferd, und das ist am Anfang da und überrennt uns selber geradezu. Aber dann kommen eben im günstigsten Fall Entwicklungen. Diese persönliche Entwicklung, die jemand durchlaufen muss, ist natürlich auch die Entwicklung hin zu einem Philosophen. Ja. Philosoph heißt sein, heißt ja auch, sich durchbilden zu jemandem, der Selbstkontrolle und Selbstbeherrschung hat. Und einen Selbstentwurf. Ja, sich selbst entwirft vielleicht zu jemandem, der auch klug mit seinem Vermögen umgehen kann. Und mit seinen Impulsen. Ich zitiere mal, wie Sokrates seine Rede endet dem Phaidros sagt, und nun, wenn das bessere Denken siegt, das zu geordnetem Wandel und zum Streben nach Weisheit leitet, so führen sie, also die Menschen, die danach leben, schon ein seliges und einträchtiges Leben in Selbstbeherrschung und innerer Zucht, da sie den Teil bezwungen haben in der Seele, dem das Schlechte, und den befreit haben, dem das Vortreffliche innewohnt. Mhm. Wir kommen also mit einer Seele auf die Welt und da liegt sowohl ein Kern von Schlechtem als auch ein Kern von Vortrefflichem. Mhm. Man hat quasi, wir sind ja Potenzen in gewisser Weise, in uns liegt eine ganze Möglichkeit an Verhaltensweisen. Ja. Und wir können uns entscheiden, ob wir ein Leben der triebhaften Begierde, des triebhaften Wunsches wählen wollen oder eines, wo wir uns ordnen und, hier kommt ein altes Wort, innerlich Zucht betreiben. Mhm. Das Wort Zucht ist ja aber auch nur eine Beschreibung, eine Übersetzung für ein Wort, was so viel wie Besonnenheit, Ausgleich, Harmonie, Sophrosyne bedeutet. Zucht ist nicht hier gemeint mit dem Zucht- und Ordnungsbegriff. Oder der Zucht, den die Jesuiten über ihre Sexualität ausüben oder so. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig, weil da kommen so Begrifflichkeiten, einzelne Worte, die da fallen, die, wenn man das hört, einen vielleicht dazu zu bringen, das ist öfter ein Thema, zu sagen, oh Gott, das klingt nach einem fürchterlich langweiligen und verstaubten Leben. Ja. Und da sage ich, nein, gerade das nicht. Das ist das alleraufregendste Leben, weil man ist nicht Spielball der eigenen Impulse, Gedanken oder irgendwelcher Impulse von außen, sondern man erkennt das in sich. Ja, genau. Man erkennt die Dinge, die in einem wirken, und nimmt selber die Zügel in die Hand. Und das ist das allergrößte Abenteuer. Ich sehe dich gerade, wie du der Lysias bist, der den Jüngling etwas beibringt. Na, natürlich, man will nicht jemanden als Ratgeber haben, der selbst ein Spielball seiner Triebe ist. Genau. Das wäre ja wirklich ein wahnsinnigen Vorsicht zu haben. Ja. Einfach wahnsinnig in dem Sinn, dass er keine vernünftige Überlegung in sich hat aufsteigen lassen können, um selbst seinem Leben mal eine Ordnung zu geben. Und trotzdem heißt das natürlich, dass auch diese Person, auch die vernünftige Person, Triebe hat und die auslebt und freudvoll lebt. All das gehört mit dazu. Ja. Gar keine Frage. Und eben, es geht um die Art, wie lassen wir in uns eine Ordnung entstehen, die zu einer Sittlichkeit, also zu einer Durchordnung der ganzen Seele führt. Ja. Diesen Keim einmal jemandem wie einem jungen Mann, hier dem Phaidros, näher zu bringen, das ist ja die Aufgabe von Sokrates, weil er sagt, ich liebe Jünglinge, aber ich liebe sie nicht wegen ihrer Körper, sondern ich liebe sie wegen ihrer Seele. Ja. Und das bedeutet, ich bin nicht aus auf Vereinigung, sondern ich bin aus darauf, dass ich mit ihnen in ein freundschaftliches Verhältnis trete. Und ich bin auf die Schönheit ihrer Seele aus. Das bedeutet ja auch, ich mache, dass der andere ein besserer wird, dass er das Vortreffliche, ihr Arete, die Bestheit in sich wecken kann. Deshalb sagt Sokrates, nach all dem, was ich dir jetzt gesagt habe, möchte ich wieder sagen, doch wähle den Verliebten als dein Ratgeber, aber den, der die rechte Liebe ausüben kann und nicht den Triebhaften, sondern der verliebt ist in deinen Charakter. Ja. Also wähle, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, wenn du dir Freunde suchst, kann man heute sagen, dann wähle dir solche aus, denen es an deinem Charakter gelegen ist, die daran Freude empfinden, dass du dich weiterentwickelst. Dass du das Beste in dir zur Vollendung bringst. Genau. Das war eigentlich, so hat sich Sokrates verstanden ganz oft, wenn er sagte, na klar liebe ich junge Leute, ich liebe es, mit ihnen zu reden. Denn er wusste wahrscheinlich auch, dass die Jüngeren sind die Formbareren und dort kann man die Potenzen, die da sind, eben noch. Was Sie hier sehen, ist ja auch, theoretisch zu werden, Platon spricht über die Seele als etwas, was Vermögen ist und Kraft, als Potenzen, als Möglichkeiten, die sich verwirklichen können. Und er sieht wohl auch, in unserer Seele gibt es etwas Dunkles und etwas, was eher heller ist. Da steckt eben ganz viel drin. Diese Dreiteiligkeit, die kommt ja immer überall vor. Also diese Denken, Zahl, fühlen, handeln. Ja, denken, fühlen, wollen. Ja, das ist so. Also ne, das ist ja, das sehen wir in der Psychoanalyse. Das sehen wir in ganz viele Muster haben das. Ne, so zwei Dinge, die sich gegenüberstehen und etwas Drittes, was in irgendeiner Weise regelnd ist oder darüber hinaus wächst. Also das sehen wir im Prinzipien, das sehen wir an allen möglichen Stellen. Ja. Ja, die Dreizahl von etwas ist wirklich interessant. Es gibt in der Philosophie ganz oft nicht nur Begriffspaare, sondern Ternare. Also Dreifaltigkeiten. Ich glaube, das ist ein tiefes Prinzip. Das sehen wir in der Dialektik, in der Psychoanalyse. Ja, ja. Ich esse über ich, ne, so diesen Anfängen. Und da ist was dran. Das ist nicht zufällig so. Ja. Es ist so die zwei Seelen, die in der Brust sind beim großen Dichter. Und aus dem sich was entwickelt. Und das ist aber genau der Punkt, da hinzuschauen. Was ist das? Und was will ich daraus machen? Dass der Leib besteht aus Materie, aus Fleisch und aus einer Seele. Und der Geist ist das, was die Transzendenz der Seele zum Körper ist. Die Dreigestaltigkeit des Ganzen liegt da, wo wir uns selbst als geistige Wesen sehen, die sich selbst beeinflussen können. Die Seele in uns ist bloß der Geist in seiner Lebendigkeit, kann man sagen. Das Fleisch in uns ist das, was uns vielleicht, und jetzt werde ich platonisch, an diese Welt bindet. Und in dieser Welt existieren wir als Lebendige. Aber das Prinzip der Lebendigkeit ist, das geht nicht in dem Fleisch auf, sondern steht in dem Fleisch in einem Verhältnis, was wir ausdrücken als Gegensatz. Und in dieser Gegensätzlichkeit, in dieser nicht im Fleisch aufgehen wollen, das ist die Geistigkeit. Und an dieser Geistigkeit nehmen wir teil, indem wir Herr werden über das Fleisch. Mhm. Das ist die alte Lehre von der Geistlichkeit. Ich finde, das ist auch sehr nachvollziehbar. Also diese Geistlichkeit als ein bisschen was Jenseitiges auch. Und das wilde Pferd, das ist die große Herausforderung von den Seelen, die in diese Welt hineingeworfen sind. Ein anderes Gleichnis von Platon ist das Gleichnis von Glaukos. So, das ist er. Glaukos ist der Gott des Meeres. Und die Seele ist wie Glaukos. Glaukos erscheint nicht. Du siehst Glaukos nirgendwo. Allein wenn du alles, also Glaukos ist der Boden des Ozeans. Und allein wenn du alle Körperlichkeiten wegnehmen würdest, wenn du alle Muscheln wegnehmen würdest, wenn du all den Schlamm befreien würdest, dann siehst du irgendwann, was Glaukos ist. Und so ist deine Seele auch. Die ist der Boden deiner Existenz. Du musst nur irgendwann das Leibliche wegnehmen. Dann siehst du an einigen Stellen doch das, was Platon ist. Was für ein schönes Bild. Man kann ja nicht sehen, wie wir schauen. Ich bin nahezu ergriffen und das ist wirklich ein wunderschönes Bild. Platon ist ein Schriftsteller, habe ich ja das letzte Mal gesagt. Und er spricht immer in Mythen, in mythischen Bildern. Und ich meine mit Mythos jetzt nicht das, was ihm manchmal da wie ausgedachte Geschichte oder Lüge, ich verstehe. Sondern Mythos heißt eher das Zeigen einer fundamentalen Struktur. Die Vermittlung einer Weisheit oder einer Wahrheit mit literarischen Mitteln, mit Metaphern, mit Gleichnissen. Bei Platon finden wir eine Reihe von genialen Gleichnissen. Das Gleichnis vom Seelenwagen, von Glaukos, dem Meeresgott. Wir haben aber auch das berühmte Höhlengleichnis, das Liniengleichnis, das Sonnengleichnis. All das macht es so lohnend, den Platon zu lesen. Und all dieses Denken hat so stark ausgegriffen auf das Denken, was wir heute noch haben. Mhm. Diese Dreiteilung der Seele kann man in dem philosophischen Denken sehen bis ins 19. Jahrhundert, als man noch die Seele gliederte als Vermögen des Denkens, des Fühlens und des Handelns. Da interessiert mich jetzt natürlich, hat Phaidros sich überzeugen lassen von Sokrates? Phaidros setzt dem jetzt nichts entgegen. Gut. Phaidros schließt sich sogar noch dem Gebet an. Es gibt im ganzen Text, in dem ganzen Werk von Platon ein einziges Gebet. Und das findet sich in diesem Dialog. Zu welchen Göttern betet man denn in der Zeit? Zu Eros. Zu Eros. Also dem Gott Eros. Ich suche mal eben diese Stelle. Ja. Da sagt Sokrates, diese Vorzüge, Knabe, so groß und so göttlich, wird die Freundschaft des Liebenden dir schaffen. So spricht er eben und sagt dann, also das ist jetzt eben eine Interpretation, dein Lehrer Lysias hat Unrecht, wähl dir ruhig jemanden, der dein Freund ist, der dein Ratgeber ist und dich liebt. Ja. Und dann kommt es einige Zeilen später, dies, geliebter Eros, ist der Widerruf, den wir so gut und schön wir konnten dir geboten und als Schuld entrichtet haben. Und der notgedrungen des Phaidros wegen da und dort und besonders auch im Ausdruck etwas dichterisch gehalten werden musste. Man sieht an diesen Übersetzungen, wie vielschichtig eigentlich die griechische Sprache hier übersetzt werden muss. Ne? Ja. Und möchtest du der Rede von vornhin Verzeihung, dieser aber deinen Beifall schenken und günstig und gnädig die Liebeskunst, die du mir verliehen hast, im Zorn weder nehmen noch schmälern. Verleihe mir vielmehr, noch mehr als jetzt, dem Schönen wert zu sein. So ruft Eros an. Wenn wir aber, Phaidros und ich, in der Rede vorhin etwas Missfälliges gesagt haben, so rechne es dem Lysias zu, dem Vater dieser Rede, und lass in solcher Reden sich enthalten und sich der Philosophie zuwenden, was ja sein Bruder Polemarchus schon getan hat. Also, Verstehst du? Ja, klar. Lieber Gott, wenn wir einen Fehler gemacht haben, das ist die Schuld von Lysias. Und der sollte mal viel eher was anderes machen. Nämlich das, was sein Bruder schon gemacht hat. Das ist so schön. Ja. Das ist also, ich mag das so gern, dass es einerseits so wirklich bedeutungsschwanger ist und andererseits so zutiefst menschlich, was da durchscheint. Dass hier deine Verehrer nicht länger schwanken, sondern sei ihre Leben lediglich dem Eros mit philosophischen Reden widmen mögen. Und dann sagt Phaidros, ich bete mit dir, Sokrates. Das ist wirklich ein Gebet. Ja, ne? Das scheint offenbar wirklich ein Gebet an die Götter zu sein. Und man brachte den Göttern ja damals wirklich Gaben und Gebete. Das war, man hatte hier Hausgötter. Also im Haus hatte man so eine Götterecke. Und man sprach wohl auch mit den Göttern. Und diese Götter sind ja immer... Ja, das ist ja kein Widerspruch. Das ist kein Widerspruch zu der Philosophie, auch nicht zu der Logik. All das ist möglich neben den Göttern. Irgendwie kriegen die das Spagat oder den Spagat hin. Friedrich Nietzsche ist fast der Einzige in der Geschichte, der das anders sieht als du. Alle sind immer sehr, sehr wohlwollend mit Sokrates, wenn es darum geht, dass er hier betet. Und auch die letzten Worte des Sokrates waren, wir sind dem Asklepios noch einen Hahn schuldig. Mhm. Also wir müssen ihm noch ein Opfer bringen. Auch das ist ein rituelles, eine wirklich religiöse... Nietzsche hat das verurteilt. Ja. Nietzsche war manchmal nicht so milde, ne? Überhaupt nicht, nein. Und hier, man sagte ja oft in der Interpretation der alten Philosophie, das war die Überwindung des Götterglaubens. Mhm. Aber hier sehen wir eben, wie... Ich finde, das hat viel Charme. Also mal weg von aller Logik und ohne gegen Nietzsche zu sprechen, für mich ist das so zutiefst menschlich und ich mag das sehr, weil das ist, das schafft was sehr Verbindendes. Christian, ich glaube, wir haben diesen Kreis, einen kleinen Kreis zu Platon und der Liebe in diesen beiden Podcasts vollendet. Ich sage gleich nochmal, Platon, mit dem sind wir noch lange nicht fertig, aber, vielleicht und besser, ich würde gerne beim nächsten Mal nicht über Platon sprechen, aber bei der Liebe bleiben. Und wie wäre es, wenn wir beide, weil das können wir ja, uns in die Zeitmaschine setzen und ganz weit in die Zukunft fahren zu jemandem, der ganz anders ist und war als Platon, ja, aber auch was zur Liebe zu sagen hatte, und zwar Hegel. Hegel. Na dann werden wir zu Hegel gehen. Hegel und die Liebe. Also auch Hegel, ein großer Philosoph. Wenn wir das jetzt ankündigen, wir werden nicht im nächsten Podcast alles, was es über Hegel zu wissen gibt, erzählen können. Das werden wir in einer Stunde nicht schaffen. Aber Hegel und die Liebe ist doch mal so einen kleinen Einblick dazu geben, vielleicht ganz spannend. Ja, man könnte sogar es so mal versuchen. Ich möchte das nicht, aber die ganze Philosophie-Geschichte mal auf Liebe hin abzuklopfen. Im Moment schauen wir mal, was ein gutes Leben ist. Ich glaube, darüber haben wir heute wieder was erfahren. Aber wir haben noch viel Zeit. Über die Liebe werden wir immer noch mal wieder sprechen. Und wir können ja immer mal bei Philosophen so einzelne Aspekte herausnehmen. Aber jetzt waren wir so lange verhaftet in der Antike. Sehr faszinierendes Zeitalter, wo wir auch immer wieder hin zurückkehren. Aber jetzt möchte ich mal woanders hin. Ich brauche mal eine Luftveränderung. Ja, so sei es. So sei es. Dankeschön, Christian. Bis bald. Ciao.